Liebe Freunde, befassen wir uns ein wenig mit der Zukunft unseres Lichtreiches, die da sehr, sehr nahe bevorsteht. Lesung der Botschaft vom 20. Januar 2022 von Thomas aus der Familie Neubert mit dem Titel Blütezeit. Unser gesamter Kosmos, all unsere Gedanken und die sich hieraus manifestierenden physischen Ergüsse, unsere Kinder, alle Materie, alles Sicht- und Denkbare, alles Fühlbare ist reinste Energie, selbst die Liebe. Energie wird niemals verloren gehen und so potenziert sich, was wir vielfach und wiederholt gedenken. Jenes Prinzip kosmischer Ordnung ist zum einen unparteiisch, zum anderen daraus gerecht, drittens aus seinem natürlichen Rhythmus heraus, unabhängig von Zeit und Raum. Bitte merke dir, diese Faktoren der Vollkommenheit kosmischer Ordnung sind sie unser Leben, vor allem das der sogenannten Deutschen, mehr bestimmend, als manch Mensch denken kann. Hierzu etwas wahrheitliche Geschichte gepaart mit metaphysischer Ordnungslehre. Die einzelnen Staaten des Deutschen Reiches zwischen den beiden Teilkriegen dürften allen bekannt sein, somit wir uns sogleich auf das Wesentliche konzentrieren werden. Herleitung des bevorstehenden Energieausgleichs durch bestimmte Kräfte. Im Zuge des geplanten Landraubes durch Zion in Verbindung mit der weitreichenden Dezimierung des höchsten Volkes auf Irta siedelten jene Bösartigen mehr und mehr Jiden im Siedlungsraum des östlichen Reiches an, vorwiegend in Schlesien und Pommern. Auch hier hinein spielt erneut die Buchhaltung des Firmenkonstruktes Sozialismus, führte der Lebensfeind über seine Diener, wie auch Hitler eine der von ihm gesteuerten Marionetten war, das heutige noch immer gültige Buchungswerk des personellen Abrechnungssystems ein, welches direkt an das Kollateralkonto der künstlich erschaffenen Person herantritt, um dieses bis zum jeweils zehnfachen Wert der vorliegenden Rechnung Bill mindert und somit energetischen Ausgleich nach Belieben dem Satanismus einbringt. Es muss aber zunächst ein Tor entstehen, ein Grund, um die Entnahme rechtgültig zu machen. Hauptgrund für den Raub des Kollaterals ist eine Verordnung, die da lautet: Der Name einer Person gehört dem Staat, welchem die jeweilige Person angehört. Darum bin ich nicht und niemals Herr Neubert als Rechtsfiktion, auch nicht mein Vorname, den mir Fremde bei meiner Niederkunft bestimmten. Ich bin das, was immer ich sein will und zudem mein Eigentum. Weiter in der Aufklärung. Der Lebensfeind hat also die Person als Sache, Gegenstand, Fiktion rein aus dem Nichts erschaffen, um Menschen ihres ihnen zustehenden Wertes zu berauben und damit Unrecht aufrechtzuerhalten. Bei diesem Raub jedoch keine Rolle spielt, wie schlecht es einer Wirtschaft ergeht. Die Kollaterale sind immer mit einigen 100 Millionen US-Dollar im Falle der umliegenden Völker, bei den deutschsprachigen mit 600 Milliarden bis über 1 Billion gefüllt. Pro Mensch. Person. Das geschaffene Tor, Gate, Bill Gates, war insofern kreiert worden, dass Mensch nicht mehr ohne die Person zum Handeln in der Welt imstande war. Gleichzeitig er aber seines weltlichen Wertes beraubt werden konnte, ohne sich dagegen wehren zu können. Mensch kann zwar der Verwaltung eines Siedlungsraumes per Lebenderklärung die Nutzung seines nicht sichtbaren Kontos untersagen, wie dies viele Millionen Bewusste es bereits taten. Jedoch bleibt er selbst von der Nutzung seines Eigentums befreit. Im Zuge zionistischer Umfolgung von Südosteuropa jeden in deutschsprachige Gebiete Schlesiens und Pommerns und einer bestimmten seitens gleicher zionistischer Interessen getriebenen Initialzündung spielte dem Lebensfeind die Streitsucht der Dunklen aus Süd und deren Beanspruchung von Lebensraum in seine Karten. Wir kennen das Szenario seit 2015, als Kaschner, auch eine solche Ostjidin zionistischer Agenda, ihre Freunde aus Arabien, dem Orient und Nordafrika einlud, um die Firma Germani mittels der Plünderung der Kollateralkonten ihrer Goldstücke zu retten. Ein Jahresaufenthalt im Paradies kostet die steuerzahlenden Personen mit der Bezeichnung Deutsch zwar zwischen 45 und 60.000 Euro pro Zuwanderer, Peanuts gegen jene Summen, die seitens Zions von den Konten der gebeutelten Dunklen geltend gemacht werden. Denn bis zum Neunfachen der jeweiligen Summe besteht Spielraum. So bezahlte Deutsch im Schnitt 50.000 Euro als Willkommensgeschenk für jedes Urlaubsjahr der Dunklen, 450.000 Euro pro Person, buchten sich jedoch der im Hintergrunde wirkende Rothschild nebst Schwerverbrechersyndikat auf seine Karte. Und nun rechne diese Angelegenheit mal mit dem Faktor 40 Millionen. Denn so viele Zuwanderer haben wir in unserer an Land mächtig beschnittenen Heimat. Ist doch ein recht herrliches Sümmchen, was da jährlich aufs Konto des größten Verbrechers aller Zeiten fließt. Was? Nun sei aber nicht so naiv, lieber Leser, zu denken, daran seien nicht alle, auch die sich in der Öffentlichkeit feindlich gegenüberstehenden Mächte beteiligt. Es gab nie einen kalten Krieg oder besser gesagt, doch nur aber gegen die Menschen des Mittelreichs und gegen eine bestimmte dritte Macht, gegen die man aus purer Angst des Machtverlustes wegen aufrüstete. Hierüber reden wir später einmal ausführlich. Nun erschlugen und meuchelten zugezogene Ostjiden vor der Fortführung des Großen Krieges 13.000 Deutschsprachige im Raume Pommern und Schlesien. Völkermord, titelten damalige unparteiische Medien, riefen den selbsternannten Reichsführer zu Hilfe, denn täglich wurden Deutschmuttersprachler, die nicht ihre Heimat mittels des Zwanges verlassen wollten, erschlagen, erstochen, erwürgt, die Weiber zu Tode vergewaltigt. Polizisten unserer Heimat können ein Liedchen davon singen, oder meinst du, es handelt sich nur um ein paar Dutzend ermordete Brüder und Schwestern, die laut Lügenpresse immer ein Mann ausermordete? Sie sagen dir nicht, dass es kein Deutschsprachiger ist, der hier sein Unwesen treibt. Meine Freunde in den Filialen der Polizei berichten mir vielfach, um welche Sauerei es sich bei der öffentlichen Berichterstattung handelt und dass sie lange, lange nicht einmal 10% der Fälle berichten, um Schnarchdeutsch nicht zu erwecken. Denn ist Deutsch einmal wach, dann gnade ihnen Gott. Noch einmal an dieser Stelle der Aufruf. Nicht die liebevollen und heimatlich verbundenen Polizisten sind unsere Feinde, liebe Menschen. Sie retten uns täglich mit ihrem aufopferungsvollen Tun unsere Ärsche. Bitte bedenkt dies in den Momenten ab Februar, wenn dann das große Gerangel beginnt. Ab Februar, wenn dann das große Gerangel beginnt. Hitler, eingesetzt und finanziert durch Rothschild und seine Verbündeten der Zion-Mafia, wurde also per Vertrag seitens Pommern und Schlesiens eingeladen, mal einen Hausbesuch in der Heimat abzustatten, denn das Morden dort nahm unheimliche Züge an. Dies bewusst gesteuert durch soeben genannten Herrn Hitlers. Zudem spielte sich ein weiterer Parallelverlauf immer mehr in den Vordergrund. Hitlers Kollege aus dem Hause Stalin, der sein Einkommen vom gleichen Stall Rothschilds kassierte, hatte bereits zu dieser Zeit die etwa zehnfache Rüstungstechnik zum vermeintlichen Marsch gegen das Dritte Reich bereitgestellt. Auch der lebensfeindliche Arm der Zinnlande, Britannien, war für einen Krieg gegen Deutschland mehr als gerüstet. In der Firma US Corporation begann die Kriegsindustrie erst später ihre Arbeit, wurde dem Ami mit Engelszungen versichert. Sie hielten sich aus dem Kriege heraus. Auch hier fand Rothschild ein Mittel, die Meinung der kranken Amerikaner schnell zu ändern. Deutsch unternahm also einen Hausbesuch in seinen Gebieten, überfiel nicht, wie die Lügenpresse heute nicht müde zu betonen wird, die Ostgebiete, sendet Putin Truppen von Moskau zum Ural, so überfällt also er den Ural nicht, gehört dieser zum eigenen Territorium. Als die bestens geschulte Wehrmacht in den Ostgebieten jene Ordnung wiederhergestellt hatte, kam doch so urplötzlich seitens der Medien Rothschilds die Nachricht in die Geiste der Führung der Wehrmacht. Der Russe sei kurz vor dem Angriff auf das deutsche Reichsgebiet da. So ein Zufall. Was für ein Glück, dass nun schon ein Teil der Truppen der Wehrmacht so kurz vor der Grenze Russlands stand. Nun musste, um den angreifenden Russen verhindert zu wissen, nur noch innerhalb des Reiches einberufen werden, standen diesem sage und schreibe 18 Millionen durch Hitlers Reden die Russen und Briten hassenden Männer zur Verfügung. Heute lassen sich durch die neuen Hitlers aufgehetzte Idioten in einem neuen Völkermord impfen. Ein Krieg, der keine Zerstörung der Infrastruktur mehr braucht. Heilloses Ergebnis der Kriege ist uns bekannt. Die Kollaterale der Ermordeten gehen nicht, wie vorgesehen, in den Stamm der Familie über, sondern werden gänzlich durch Genannte geplündert. Nach 1945 viel mehr zusätzliche Ermordete auf deutscher Seite, denn eine sogenannte Schuld wurde Deutsch zugesprochen, vor allem den hauptsächlich 14- bis 18-jährigen Knaben, die einfach mal zur falschen Zeit am falschen Orte waren, Kinderreichtum damit dem Volke zu unterbinden. Schuld war klarerweise Deutsch. Eben Deutscher zu sein, beinhaltete bereits einen Schuldtitel, gleich dem, wie in unserer Erlebniszeit Milliarden Tiere jeden Monat geschlachtet werden, weil man eben verblendeter Gourmet ist. So traf es vor einigen Jahrzehnten Deutsch als Schlachtvieh. Nicht genug des Guten. Deutsch griff schließlich Russland an, so die öffentliche Meinung der Geschichten der Vergangenheit, welche uns fraglos immer die Wahrheit versprechen. Oder sind sie Versprecher in der Wahrheit? Eher letztgenannt erwähntes scheint nicht ganz so weit von der Tatsache entfernt zu sein. Zudem filmte der US-Filmemacher Alfred Hitchcock in den Arbeitslagern für Kriegsgefangene Leichenberge, die als Waffe 1946 den Deutschen als jiddische Ermordete angelastet wurden. Nun können Leichen aus bestimmten Gründen nicht sprechen und Stummfilme, tja. Das Internationale Rote Kreuz ließ Volkszählungen vor dem Kriege und zudem nach dem Kriege festlegen, woher das IRK wohl vom bevorstehenden Kriege 1936 bereits wusste. Aber diese 6 Millionen, die in den Jahren zu viel Lautzählung in der Buchhaltung auftraten, die zählen natürlich nicht. Fakt ist das, was die Geschichtenerzähler in ihren Märchenbüchern uns vortragen. Rechnen mit Plus und Minus war ja schließlich noch nie die Stärke der Deutschen, des Volkes der Weisen und Dichter. Um Abhilfe zu schaffen, gründete man ein Land im Jahre 1947, das zu viel auftretende Kollateral dorthin zu verschieben. Bevor in Dummdeutsch noch einer dahinter kommt und womöglich noch einmal zu zählen beginnt, ist doch auch besser. So können heute Milliarden in Kriegsgerät gespendet werden. Oh weh, wenn da mal eines Tages ein wissendes und wollendes Volk dahinter kommt. Ich will nicht in deren schwarzen Kutten stecken. Nee, gar nicht. Deutsch ist also an allem schuld, sogar am Wohlstand, der mittels Arbeit und Aufbau nach der Zerstörung geleistet wurde. Die Götter auf Erden sind auch daran schuld, viel zu gutgläubig und empathisch zu sein, ansonsten sie längst für Gerechtigkeit in der Welt der Idiotie und des Irrglaubens gesorgt hätten. Lieber ließ Deutsch sich erneut mittels Kriegsreparationen plündern von Russen, Amis, die nicht dem Kriege, Briten, Frankenreichern und eigentlich allen Nationen, sprich den Fremdinteressen. Man gründete die UN, jene Feindstaatenorganisation. Und hierin ist bestens beschrieben, was diese Halunken um Rockefeller für uns waren und weiterhin sind. Sie machten sich zu unseren Feinden. Sie, nicht wir, sie machten sich zu unseren Feinden. Anstatt energetischen Ausgleich für das uns Deutschsprachigen seit 1648 angetane Leid zu leisten, plünderte man unser Volk erneut nach Lust und Laune und besonders die in der DDR eingepferchten Sklaven, die einen ganz besonderen Wert für die Widerlinge im Hintergrunde haben. Wieder einmal sah Deutsch nur zu, ließ über sich geschehen, was natürlich niemals zu ändern ist, wenn sie doch nur wüssten. Was will ich mit meiner kleinen Anekdote dem Leser sagen? Unabhängig von Zeit, Raum, Willen und angeblichem Gesetz. Kosmische Gerechtigkeit kommt hernieder, ob Mensch das gern sieht oder nicht. Da nicht Deutsch sich seine Fingerchen beschmutzen will, was verständlich aus bestimmter, mit dem Tode sich manifestierender Energie ist, mischte eine dritte Macht sich in die Geschehnisse ein, die mittels eines friedlichen Endes der jetzigen Satanistenverbrecher zunächst in einem ersten Versuch der Beilegung aller Unordnung am Wirken ist, damit geordnete Zustände wiederherzustellen. Wie dir sicherlich auffiel, existieren keine sogenannten Hoheitszeichen der Firmen-NGO mehr hintergründig. Sobald das Jeckenstadel sich öffentlich auf Bühnen in irgendwelchen Lagerhallen von Matratzenkonkord oder anderen Firmen mit Leerstand noch zeigt. Einen Reichstag haben sie nicht mehr zu betreten. Dass es sich bei den Schwerverbrechern und Worthülsenmonstern nicht um eine Regierung des Herzlandes dieser Erde handeln kann, sollte jedem mit Geist beseelten bereits aufgefallen sein. Die Knalltüten rund um den Warburg-Freund Scholz bilden das Abwrack Team der unheiligsten aller Zeiten, Alter, und somit den Übergang in eine neue, von Energieausgleich für unser Volk bestimmte Zeit. Um diesen Ausgleich werden die in eine neue, in, um diesen Ausgleich werden die Feindstaaten des Deutschen Reiches, die am 26.10.18 das Heilige Reich des Menschseins zerschlugen, nicht mehr herumkommen. Das meiste Leid aber wird der Planer all dieser Ungerechtigkeit, Zion und seine Mitstreiter, erlangen. Das Licht der Blütezeit geht in diesem Jahr über dem Mittelreich auf. Liebe dem Liebevollen.